und Allah hat jedes Tier aus Wasser erschaffen. So gibt es unter ihnen solche, die auf ihrem Bauch kriechen, und solche, die auf zwei Beinen gehen, und wieder solche, die auf vieren gehen. Allah erschafft, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht.